Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 76. Ist Corona eine Strafe Gottes? Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Wir begrüßen euch. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt heute kein Knut Nippe. Das ist ja sonst immer der Satz, mit dem wir hier die Tischgespräche eröffnen. Du sitzt mir deshalb nicht gegenüber und bist dennoch hier, weil wir uns heute zum ersten Mal digital treffen und per App uns unterhalten. Ja, danke trotzdem für die freundliche Begrüßung. Ja. Schön, dass du da bist. Genau, das ist für uns die erste Folge, wenn man ehrlich ist, die wir seit Januar aufnehmen. Wir hatten lange im Voraus produziert und jetzt sind wir in der sogenannten Corona-Zeit und wir haben ja im Vorfeld überlegt, ob wir uns heute treffen und haben ein bisschen hin und her überlegt und haben dann gesagt, nee, eigentlich ist die verantwortliche Lösung doch, dass wir uns hier über App unterhalten und jeden unnötigen Kontakt vermeiden und deshalb auf diesem Wege. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen, ich finde es schon auch schade, also ich finde es gut, aber ich finde es schon auch schade, weil irgendwie, ich finde, das macht auch immer so ein bisschen was von der Atmosphäre hier aus, dass man sich eigentlich gegenüber sitzt. So. Und, ja, genau. Schon eine andere Art von Begegnung. Ich bin für alle digitalen Möglichkeiten dankbar, aber das ist doch was anderes, ja. Kurze Frage einfach, es sind besondere Zeiten, wie geht es dir gerade damit? Dazu vielleicht an der Stelle. Eigentlich wollten wir uns letztes Wochenende noch ganz anders treffen, auch mit unseren Hörern, bei der Konferenz Große Freiheit, also eben nicht nur, sondern auch mal die Hörer sehen und uns ansprechen lassen. Also auch da fand ich das sehr gut und verantwortlich, wie ihr im Leitungsteam entschieden habt, das frühzeitig abzusagen, schon als noch vielleicht nicht ganz klar war, ob's, das fand ich sehr gut, aber ich fand es die richtige Entscheidung, es tut mir sehr leid. Ein andermal, aber das ist natürlich auch, das war ja gerade sozusagen wie das vergangene Wochenende. Ja, das hat mir auch, also gerade so jetzt die letzten Tage kam das nochmal so, wo ich dachte, oh, jetzt wäre ich da, jetzt hätten wir das gemacht. Dennoch einmal die Frage, wie geht's dir momentan in der Zeit, in der wir gerade sind? Ja, zur Zeit tatsächlich, du hast mich das ja vorhin schon gefragt, nicht so gut. Also ich lächle jetzt zwar, weil ich dir hier gegenüber sitze, aber also am Anfang der Corona-Krise war ich in Elternzeit und musste nicht arbeiten. Da ging es mir relativ gut. Aber jetzt, wo ich seit zweieinhalb Wochen wieder arbeite, habe ich mit einer Fülle von Fragen zu tun, wo ich eigentlich Leuten immer sagen muss, das geht nicht. Tut mir leid, das geht nicht. In Trauerfällen, Trauergesprächen zum Beispiel. Und wo ich mich auch manchmal überfordert fühle, Entscheidungen zu treffen oder zu überlegen, wie soll ich der Konfirmandenunterricht oder das gottesdienstliche Leben weitergehen, verantwortlich. Das ist die eine Frage, wie man den vielen verschiedenen Regeln, die ja von unterschiedlicher Stelle, von der Kirche, vom Land, vom Kreis eventuell noch, das muss man alles ausbalancieren und miteinander erstmal verstehen. Aber das andere ist auch die Frage, was ist gut und sinnvoll? Und ich bin da zurzeit echt ein bisschen überfordert auch. Ja. Also ich bin gerade ein bisschen bedrückt. Ja, das Horn stoße ich auch gern. Das ist, ja, also gerade sozusagen die Anrufe, jetzt, ich habe gestern noch ein Paar, das Ende Mai eigentlich doch noch jetzt gehofft hat, zu heiraten, irgendwie telefoniert und dann viel so im Gespräch der Groschen oder ziemlich, dass es doch dieses Jahr nichts wird und das sind immer so Anrufe, die machen mich auch immer ein bisschen sprachlos dann. Ja. Thema heute. Wir haben in den letzten Wochen noch ein paar E-Mails bekommen und Rückmeldungen. Erstmal waren manche Hörer irritiert, dass wir das Thema Corona gar nicht thematisieren, obwohl es ja überall präsent ist. Das hat ja damit zu tun, dass wir im Voraus aufgenommen haben. Und was ich interessant fand, dass auch doch einige auch gesagt haben, das tat ihnen auch ganz gut, dass wir nicht darauf eingegangen sind, weil so der Eindruck da war, das Thema dominiert alles und es ist auch schön, dass das Leben auf eine bestimmte Art und Weise irgendwo anders auch weitergeht und auch nochmal andere Themen da sind, die auch wichtig sind. So, das ist das eine. Deswegen glaube ich, sollte man das Thema hier auch nicht jetzt zum Dauerbrenner machen. Auf der anderen Seite kamen aber auch E-Mails, die gefragt haben, und wollt ihr dazu was sagen? Was kann man aus christlicher Perspektive zu dem Thema sagen? Also da gab es auf der einen Seite ganz viele praktische Fragen, also weil das ja das Leben als Christ ganz praktisch betrifft. Wie leben wir eigentlich als Gemeinde? Wie feiern wir eigentlich Gottesdienst? Also digital oder nicht? Und es gab sozusagen auch so eher im theologischen Bereich mit Blick auf das Gottesbild Fragen. Also was sich vielleicht markant festmacht an der Frage, ist jetzt der Coronavirus eine Strafe Gottes? So haben wir die Folge heute auch einmal genannt. Aber im weiteren Sinne, welches Licht wirft eigentlich der Corona, sozusagen Corona-Covid-19-Virus auf unseren Gott und unser Gottesbild? Und das ist so das, was wir uns heute jetzt überlegt haben als Thema, uns dem zu stellen und dem nicht auszuweichen, auch wenn das sicherlich eine Herausforderung ist. Wir hatten telefoniert, letzte Woche, glaube ich, war das, und da hattest du gesagt, du hast woanders was gesehen, und dann ist mir ein Satz von dir hängen geblieben, hast du gesagt, du findest es spannend oder reizvoll, bei so einem Thema das zu sagen, was eh immer gilt. So habe ich es zumindest abgespeichert, und vielleicht kannst du einmal sagen, was du damit meintest, weil ich das irgendwie so einen schönen Gedanken fand. Ja, also ich habe in ein Videogespräch reingeguckt, ähnlich wie das, was wir jetzt hier führen, zwischen zwei Pastoren, Thies Hagge aus Hamburg und Michael Schulze aus jetzt Lübeck, die ich auch beide ein bisschen kenne, die genau unter dem Titel "Ist Corona eine Strafe Gottes?" geredet haben. Und eigentlich, was dann ihr Schluss war, war eigentlich etwas, das hätte ich schon vorher sagen können, weil die das eigentlich auch zu anderen Gelegenheiten sagen. Und ich fand es gut. Also das war jetzt nicht, dass ich da enttäuscht war und sagte, sondern ich fand es gut, dass sie auf Dinge erinnert haben, die wichtig sind, die vorher gültig waren und die auch jetzt in dieser besonderen Krise Gültigkeit haben. Und das fand ich einen guten Ansatz. Denn es wird ja auf jeder Ebene gerade viel spekuliert. Ja, also von den Fragen, sind Kinder ansteckend oder nicht ansteckend, und wie ist das eigentlich mit Asthmatik? Also alles wird spekuliert, und auch geistlich wird viel spekuliert. Und da haben die sich eigentlich sehr zurückgehalten und haben grundsätzliche Dinge gesagt, und das fand ich gut. Ich will das jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber das, da habe ich gedacht, doch, die bleiben bei dem, was ich auch so unterschreiben kann. Genau, das hat mir gut gefallen. Also ich halte das noch zurück, weil ich glaube, du hattest noch vor, verschiedene Deutungsmuster auch nochmal anzureißen, die einem so begegnen, ne? Oder hast mich auch danach gefragt, was mir begegnet ist. Genau. Also ich finde das überhaupt einen grundsätzlichen guten Charme, also zu sagen, was ist eigentlich uns das, was wir von den Tischgesprächen eh immer zu sagen haben, was uns als Botschaft wichtig ist. Und wie sagen wir das in dieser Zeit? Das ist vielleicht ein bisschen langweilig auf eine gewisse Art, aber ich finde das eigentlich, vielleicht gerade unter dem Aspekt, möglichst nicht alles zu spekulieren, einen ganz hilfreichen Gedanken. Genau, ich dachte, wir könnten ja vielleicht einmal drüber reden, was uns so begegnet ist eigentlich an geistlichen Sichtweisen auf das Thema, auf die außergewöhnliche Situation, und ob wir die vielleicht mal uns angucken und mal überlegen, was ist daran hilfreich, was ist daran vielleicht weniger hilfreich. Ob du beginnen magst oder ob ich beginnen soll. Also eine Jugendliche aus der Nachbarschaft, die häufiger kommt und immer kritische Fragen zum Thema Gott stellt, die hat auch gleich gesagt, ja, jetzt weiß ich, dass es keinen Gott gibt, weil wenn es ihn gibt, wie kann er das zulassen? Ja. Auch das ist ja im negativen Bereich das sozusagen, was immer gesagt wird. Ja, also ich kenne ja wenig Leute, die gläubige Christen sind und dann passiert was Schlimmes und dann sagen sie, oh, sondern es sind oft ja Leute, die sozusagen das jetzt als Anlass nehmen, auch was sie schon immer gesagt haben. Und im umgekehrten Fall erlebe ich das ja auch nicht, dass diese Leute dann, wenn es gut läuft, sagen, oh, es gibt Gott doch oder so. Ja, also, aber tatsächlich ist das natürlich eine, wie soll ich sagen, eine nachvollziehbare Reaktion zu sagen, das ist jetzt hier so schlimm. Wenn es einen liebenden Gott gibt, wie kann er das zulassen? Entweder es gibt ihn nicht oder wir sind ihm egal. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über die Theodizee-Frage mit dem Problem, dem Leid in der Welt. Das ist natürlich diese gängige Anfrage kommt natürlich jetzt in der Zeit auch. So, das ist so das, was mir begegnet ist. Und dann tatsächlich etwas schwächer dieses, das ist jetzt von Gott initiiert worden, damit wir zur Buße kommen, sag ich jetzt mal so. Damit wir uns, die Welt ist so gottlos, deswegen kommt jetzt als Weckruf der Coronavirus und das ist jetzt, und wenn wir diesen Weckruf hören, dann wird Gott uns wieder heilen. So. Das ist aber schwächer, ich glaube, du hast es noch stärker, bei dir ist es noch stärker angekommen, ne? Ja, auch ganz unterschiedlich. Ich finde, bei mir ist auch eine große Bandbreite angekommen. Aber das habe ich auch so wahrgenommen, ja. Sozusagen dieses, vielleicht können wir das ja einmal ein bisschen so thematisieren, was ich daran vielleicht auch problematisch finde, sozusagen an diese Frage, sozusagen den, weil so wie ich es dann häufig wahrnehme, wird dann ein bestimmtes Ereignis, in dem Fall jetzt die Corona-Situation, zurückgeführt auf ganz spezielle, spezifische Sünden, wofür Gott dann irgendwie straft oder zu Buße ruft. Also man kann das ja überlegen, warum sind jetzt ausgerechnet die Italiener so stark betroffen? Dann kann man jetzt überlegen, gibt es da eine bestimmte Sünde irgendwie in diesem Volk? Oder sind Menschen, die jetzt besonders krank sind, haben die irgendwie eine verborgene Sünde in ihrem Leben, wofür sie keine Buße getan haben? Das ist ja das, was eh immer gilt, was leider in bestimmten christlichen Kreisen eh immer schon als Deutungsmuster vorhanden ist und was ich äußerst problematisch finde. Ich finde also eine ganz zugespitzte Form, ich will da gar nicht alle Charismaten jetzt in Sippenhaft nehmen, aber eine ganz ganz zugespitzte Form hat man, finde ich, in den USA mal erlebt bei der sogenannten Westboro Baptist Church. Die ist in der Presse auch gewesen, weil sie dafür bekannt waren, dass sie zum Beispiel demonstriert haben bei Begräbnissen von Leuten, die am AIDS-Virus verstorben sind, zu sagen, das ist jetzt eine Strafe Gottes sozusagen für einen homosexuellen Lebenswandel, oder die sogar, keine Ahnung, als der Bombenanschlag, der auf dem Boston-Marathon war, da demonstriert haben und gesagt haben, ja, das ist jetzt die Strafe Gottes dafür, dass der Bundesstaat hier die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert hat. Und deswegen ist das jetzt eine direkte Strafe. Also, und das finde ich deshalb so hochproblematisch, weil man sozusagen eine Verbindung zieht zwischen einem bestimmten Ereignis, also bestimmten Leitsituationen und einer bestimmten Sünde. Und das ist in gewisser Hinsicht ja komplett willkürlich. Also man sucht sich ja dabei immer eine Sünde raus, die man beim anderen entdeckt und wo man den anderen sagt, das, was du da gemacht hast. Das ist ja so ein Moment, auch um sich gerne auch über andere zu erheben. So. Ja. Seht, was ein großer Sünder du bist. So. Und also das, keine Ahnung. Es könnte ja auch, wenn man schon eine Verbindung herziehen will, man könnte jetzt zu 20 anderen Sünden herziehen, aber man sucht sich immer die eine aus, auf die man sich irgendwie eingeschossen hat. Also die Beispiele, die du nennst, sind natürlich sehr extrem und da werden viele Leute sagen, ja, das ist ja ganz daneben. Mir ist es aber mal in der umgekehrten Form passiert und ich denke, das ist total verbreitet. Also bei uns in der Gemeinde ist vor mehreren Jahren ein sehr beliebter und sehr frommer Pastor verstorben. Mhm. Sehr überraschend an Krebs. Und da gab es mehrere Leute, die mir gesagt haben, also warum der? Der war doch so fromm und der war doch so gläubig. Warum der? Und das ist ja das Umgekehrte sozusagen. Also doch zu denken, dass Frömmigkeit ein Schutz vor Krebs ist und man sozusagen auf die und umgekehrt eben nicht Frömmigkeit dann eher ein mehr in ein gesundheitliches Risiko bringt. Also dieses so ein bisschen dieses Dealmäßige mit Gott und dann eben bei anderen zeigen zu können, ja hier, guck mal, die sind, das heißt ja dann auch, wenn bei Corona sind ja dann die anderen schuld, ne? Wahrscheinlich, wenn ich Corona sage, Corona ist eine Strafe für die und die Sünde, ist es sehr leicht zu sagen und das ist dann wahrscheinlich eine Sünde, die ich bei denen sehe, die bringen mir Corona oder uns Corona. Das ist immer sehr gefährlich, ja. Ja. Es gibt auf der anderen Seite, ich finde so was, wenn man so mal auf die anderen Pol schaut, gibt es ja viele, die gesagt haben, Corona ist auf gar keinen Fall eine Strafe Gottes. Also das war sozusagen das offizielle Statement auch gleich der EKD und der katholischen Bischofskonferenz, Zitat, auch aus dem Statement, Krankheit ist keine Strafe Gottes. So. Und mein Eindruck war, das hatte viel von einem Reflex. Also vielleicht gerade auch, weil man irgendwie sieht, oh, es gibt eine sehr missbräuchliche Rede von dieser Strafe Gottes, die ja auch ein Machtmissbrauch ist, weil ich ja immer sagen kann, ich will dich zu einer Verhaltensänderung zwingen und deswegen ist das, was du tust, der Anlass jetzt für die Strafe Gottes. Also damit kann ich ja auch Macht ausüben, wenn ich sozusagen weiß, wofür Gott eigentlich straft. So, ja. So, das ist ja auch eine Form von Machtmissbrauch, die da passieren kann. Von daher kann ich diesen Reflex sehr gut nachvollziehen, zu sagen, Corona kann keine Strafe Gottes sein. Vielleicht auch, um den Bogen zurückzuführen zu deiner Konfirmandin, um Gott so ein bisschen aus diesem Theodizee-Thema rauszuziehen und sagen, also Gott liebt, der hat damit nichts zu tun mit dem Coronavirus, den nehmen wir da mal raus, wir glauben an einen Gott der Liebe. So ist auch ein bisschen mein Eindruck, das ist ein Reflex. Und den Reflex, den kann ich vom Anliegen her total gut nachvollziehen. Ich finde ihn allerdings, ehrlich gesagt, dennoch, wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen schwach. Also dieses Videogespräch von Tizago und Michael Schulze, die beklagten so ein bisschen, dass die EKD recht wenig geistliche Deutung für die Corona-Krise. Mhm. Und mag man so sagen, aber lieber nichts sagen, als doof rumspekulieren, sag ich mal. Ja. Da muss ich sagen, das ist natürlich, finde ich, eine Orientierung immer gut, aber wer sich zurückhält, und das ist mir lieber als irgendwelche Spekulationen, denn ich glaube, das ist das Problem, auch geistliche Spekulationen hier an dieser Stelle. Ja, wobei, genau, und das wäre jetzt trotzdem, ich glaube, es auch unsere Aufgabe ist, irgendwie auch als Christen, sozusagen es uns an der Stelle auch nicht zu leicht zu machen und sozusagen Gott nicht zu schnell, sag ich mal, aus der Verantwortung an der Stelle zu entlassen. Weil es auf mehreren Ebenen doch etwas komplizierter ist. Es geht schon damit los in der Bibel, dass, wenn man sich die Bibel anschaut und guckt, ob Gott eigentlich Krankheiten schickt, um zu strafen. Und dann findet man... Da gibt es Beispiele und dann könnte man sagen, oh, okay, die Beispiele sind ja ganz besonders häufig im Alten Testament. Jetzt glauben wir aber, ich skizziere, an einen Gott der Liebe, der ist jetzt nicht mehr der Gott des Alten Testaments. Das ist ja schon mal so ein, was ich auch nicht ganz überzeugend finde, so eine Auseinanderreihe. Oder mindestens seitdem Jesus für die Sünden aller Menschen gestorben ist, straft Gott nicht mehr, weil ja die Strafe auf ihm lag und deswegen straft Gott nicht mehr innerweltlich. Wenn man nun allerdings leider das Neue Testament anguckt, dann sieht man an mehreren Stellen, dass Gott das dennoch tut. Also ohne es erstmal zu erklären, warum er das tut, aber er tut es offensichtlich. Also die vielleicht berühmteste Geschichte ist die von Hananias und Sapphira aus der Apostelgeschichte, die da tot umfallen. Für eine Sache, wo ich denke, oh, wenn man dafür schon sozusagen mit dem Tode bestraft wird, dann das macht an mir schon ein bisschen Angst. So. Ja. Es gibt den Herodes Agrippas, der stirbt, Apostelgeschichte 12, weil er Gott nicht die Ehre gibt, wird er dann von Maden zerfressen und so. Also genau. Es gibt in der Bibel schon Stellen, die da, finde ich, erstmal verstören können. So, was so den. Und auch im Alten Testament, wo betont wird, dass Gott auch Unheil schafft. Ne? Mhm. Also solche, da ist das auch eine Aussage. Also ich glaube, die beiden Positionen, die ich beide kritisch sehe, wäre einmal die sagt, nein, Gott hält sich völlig raus, hat gar keinen Einfluss auf das, was passiert. Da denke ich, da hat man ihn zwar schön fein raus, ob er da so gut dasteht, ist nochmal die zweite Frage. Ja, genau. Aber das ist nicht das, was ich in der Bibel finde. Und das andere, wo man spekulativ genau sagt, die und dieses Ereignis in der Welt, positiv oder negativ, ist eine Belohnung oder eine Bestrafung Gottes. Und oft entspricht das. Also diese beiden Sachen, wo Gott gar nichts macht oder man genau zuschreiben kann, welche Tat wofür ist, das ist beides spekulativ. Das eine ist noch ein bisschen vorsichtiger. Und es trifft beides das Biblische, finde ich, nicht. Was ich an der Bibel spannend finde, ist, dass sie ja die, wenn man es so im Gesamtzusammenhang sieht, Krankheit als Folge der Sünde versteht. Und das muss man sehr vorsichtig sein, weil die Frage ist immer, was man unter Sünde versteht. In der biblischen Geschichte ist sozusagen seit sozusagen dem Fall von Adam und Eva ist sozusagen auch Tod und Krankheit in die Welt gekommen. Und Krankheit und Tod sind sozusagen Folgen davon, dass wir als Menschen Sünder sind, alle miteinander. In einer gefallenen Welt leben. Genau. Was sozusagen das nicht meint, also wir denken ja bei Sünde immer sofort an bestimmte Taten. Also an, du hast das und das falsch gemacht. Und wenn wir jetzt den Satz sagen, Krankheit ist eine Folge der Sünde oder man könnte sogar vielleicht sagen, eine Strafe für der Sünde, dann denken wir immer sofort, ich habe XY getan und deswegen wird man jetzt krank. Aber das ist eigentlich gar nicht... Dieser einfache kleine Zusammenhang ist gar nicht den die Bibel zeichnet, sondern es ist sozusagen der große Zusammenhang. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und deswegen ist Tod und Krankheit Teil dieser Welt. So. Genau, die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Genau. Und darauf weist Krankheit auch hin. Ja. Und in dem Sinne, sag ich mal, offenbart es vielleicht zu viel, aber weist Krankheit auch darauf hin, dass wir Sünder sind, ohne das jetzt sozusagen einer bestimmten einzelnen Sünde zuzuordnen. Also, weil du gestern gelogen hast, hast du heute einen Schnupfen. Also, das ist es eben nicht. Ja. Ich würde gerne mit dir eine Bibelstelle anschauen, wenn das für dich okay ist. Ich glaube, das magst du ganz gerne. Ich bin vorbereitet. Und zwar gerne ins Lukas-Evangelium, ins 13. Kapitel, weil da gibt es eine Geschichte, in der ich denke, dass das, was wir so gerade, worum wir so kreisen, dass das das irgendwie ganz gut auf den Punkt bringt. Vielleicht lese ich den Text einfach mal vor. Das ist Lukas-Evangelium, Kapitel 13, die ersten 5 Verse. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Soweit die Geschichte. Vielleicht, Knut, kannst du einmal mit deinen Worten nochmal nacherzählen, was hier eigentlich passiert ist, weil manchmal das rasselt ja so an einem vorbei und genau. Das wäre ein guter Test. So mache ich das mit meinem Koffer auch manchmal, um zu gucken, ob sie das... Also, es sind... Moment mal. Also genau, es sind 2 Unglücke passiert. Mhm. Einmal, Pilatus hat Leute umbringen lassen. Mhm. Und das ist die Frage, wo Leute Jesus jetzt fragen, die da umgebracht worden sind, die hat Gott ja offensichtlich nicht beschützt, haben die irgendwas besonders Schlimmes gemacht? Was ist deren Sünde, dass die nicht beschützt wurden? Und da sagt Jesus nein, die waren nicht schuldiger als alle anderen. Trotzdem, wenn ihr nicht Buße tut, das ist ja der Satz, der zweimal kommt, werdet ihr auch sterben. Und dann bringt Jesus ein zweites Beispiel von einem anderen Unglück, nämlich wo ein Turm umgefallen ist und Leute erschlagen hat und sagt, ja, da ist es doch genauso. Bei dem Turm, da würde man jetzt sagen, das ist ja auch, kann ja Pech sein oder so. Mhm. Jesus benutzt es genauso und sagt hier, die waren auch nicht schuldiger. Trotzdem für euch gilt, wenn ihr nicht Buße tut. Das ist jetzt sozusagen die Geschichte wiederholt und das so reicht dir das? Ja, du kriegst, das ist gut für einen Konfirmanden, richtig. Vielleicht wirst du konfirmiert, wenn man dich wieder konfirmieren darf. Ich sag noch mal was Auffälliges an der Geschichte. Jesus, der ja das zweite Beispiel hinzufügt, sagt in beiden Fällen, es gibt hier keinen graduellen Unterschied. Mhm. Das negative Ergebnis ist nicht verbunden mit dem, ist keine Strafe oder sowas mit der Sündigkeit der Menschen. Gleichzeitig sagt er aber auch nicht, dass es alles egal ist, sondern er spricht die Hörer an und sagt, was bedeutet es für euch? Was bedeutet es für euch? Ja. Ihr sollt Buße tun. Ihr sollt euch Gott zuwenden. Also Buße tun heißt ja umkehren. Ihr sollt euch Gott umwenden, denn sonst ist das auch für euch das Ergebnis. Das ist eigentlich ein bisschen überraschend sozusagen, weil er an der einen Stelle diesen Kausalzusammenhang total durchschneidet. Ja. Auf der anderen Seite aber sagt, aber ihr könnt trotzdem was lernen, nämlich wendet euch Gott zu. Mhm. Weil ich finde es total spannend, ja, dass sofort dieses Vergleichsthema wieder drin ist, was Jesus ja auch aufnimmt und thematisiert, weil es offensichtlich im Raum ist. Ja. Die Frage ist ja nicht mal, ob sozusagen diese Menschen, ob dieser Turm gefallen ist, ob die Sünder waren, sondern die Frage ist ja, ob sie größere Sünder sind als alle anderen. Ob sie sind besonders, das ist ja immer gar nicht die Frage, ob Gott Sünder mit Krankheit schlägt. Also, sondern die Frage ist ja immer, gibt's welche, die sind mehr sündig als ich, dass Gott sie sozusagen bestraft mit einer Krankheit. Es geht immer ist diese Vergleichsdynamik ist sofort im Raum. Und ich finde das super, wie Jesus sie hier sozusagen durchschneidet und sagt, nee, das ist es nicht. Das waren keine schlechteren Menschen als du. So. Das wäre jetzt für mich so ein Beispiel, was ich vorhin da sagte, was ich an diesem anderen Gespräch gut fand, das zu sagen, was man immer sagt. Also natürlich ist die Corona-Krise, die jetzt ganz viel kaputt macht und in Frage stellt, was ich bis jetzt als Sicherheit wahrgenommen habe. Natürlich ist die eine Gelegenheit für mich, darüber nachzudenken, wo ich mein Leben auf falsche Sicherheiten baue, wo ich auf Sachen mehr vertraue als auf Gott, ist eine Gelegenheit für mich, über mich und meine Gottesbeziehung nachzudenken und mich zu Gott umzudrehen. Und es ist, und wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich diese Gelegenheit verschwenden. Ja, und das ist ein wirklicher Weckruf. In dem Sinne, glaube ich, hat die Corona-Krise für mich, und das würde ich auch jedem anderen empfehlen, eine geistliche Dimension. Mhm. Wenn aber zum Beispiel, das gilt aber ja nicht nur für schlechte Sachen. Ja, wenn morgen was Positives passiert, wenn morgen durch ein Wunder es ein Heilmittel entdeckt wird, was in 2 Wochen zur Verfügung steht, dann ist das doch genauso ein Anlass für mich und eine Gelegenheit, über Gott nachzudenken. Also ja, nicht nur die schlechten Sachen sind ein Weckruf zur Buße. Bei Römer steht irgendwie, siehst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Ja, also auch wenn Gott mich beschenkt, will er doch mich zu sich ziehen. Also, und damit meine ich, egal ob es was Schlechtes ist oder was Gutes, weil es sind doch Anlässe dafür, für mich zu sagen, wer ist eigentlich der, dem ich vertrauen kann im Guten und für dem ich auch im Schlechten, zu dem ich Zuflucht suche im Schlechten und dem ich dankbar bin im Guten, da wende ich mich Gott zu. Und da macht mir die Corona-Krise auch manche Dinge klar über mich. So, ja, also in dem Sinne ist sie, und damit will ich sie nicht schönreden oder so, ich finde es ganz bedrückend, was da ist. Und jeder, der sich an Gott wendet und Gott dafür anklagt, finde ich völlig richtig. Ich finde es spekulativ zu sagen, Gott ist der Urheber der Corona-Krise. Das ist eine spekulative Aussage. Aber wenn jemand sagt, ich wende mich im Gebet an Gott und beschwere mich bei ihm darüber, dass ich jetzt wirtschaftliche Nöte habe oder dass, was weiß ich, ein Verwandter dadurch gestorben ist oder so, das finde ich völlig richtig. Also aus der Spekulation raus in die Umkehr zu Gott hin. Und zwar auch mit der Beschwerde. Mhm. Ja, nee, ist doch genau das, was eh gilt. wo ich das sozusagen als Bußmoment erlebe, ist, dass mir jetzt dann die Zeit zeigt, wie zerbrechlich eigentlich mein Leben ist und wie fragil vieles ist. Also ich nehme ja ganz vieles als selbstverständlich wahr, worauf ich auch eigentlich mein Leben baue. Ich kriege irgendwie mein klasse Geld sozusagen und alles funktioniert. Ich kann in den Supermarkt gehen und alles einkaufen. Und selbst wenn schon auf einmal das Toilettenpapier nicht mehr da ist, kommt eine kleine genau, und es ist ja ehrlich gesagt überhaupt keine Katastrophe. Keine Hefe. Die letzten acht Jahre habe ich nie Hefe gekauft. Aber ins Supermarkt zu gehen und zu merken, da gibt es jetzt wochenlang keine Hefe und kein ordentliches Mehl, das macht einen, da denkt man, ach du meine Güte. Ja, also ich merke auf einmal sozusagen, wie wenig ich mein Leben in der Hand habe. Und das ist ja schon ein Moment, der mich irgendwie nachdenken lässt, ey Gott, du leitest im Grunde die Welt und du trägst mein Leben in deiner Hand und ich merke eigentlich, wie abhängig ich von dir bin. Und das führt mich eigentlich auch näher, oder kann mich zumindest dahin führen, näher zu Gott zu sagen, ey, ich will mein Leben nicht auf alles andere bauen, sondern im Grunde auf dich bauen, weil du es in der Hand hast. Also im ganz Kleinen erlebe ich es für mich geistig so. Ja, genau. Also vielleicht, wir gehen so langsam aufs Ende zu. Vielleicht können wir es einmal zusammenfassen. Ist jetzt die Corona-Krise oder ist Corona eine Strafe Gottes? Wie würdest du es zusammengefasst beantworten? Nein. Aber die Corona-Krise ist für mich ein Anlass, Gott zu danken für das, was ich alles als selbstverständlich hinnehme und wo ich jetzt merke, das ist nicht selbstverständlich. Ein Anlass, darüber nachzudenken, worauf baue ich eigentlich mein Leben. Ein Anlass, auch Gott zu bekennen, wo ich undankbar war und wo ich mein Leben auf falsche Sachen gebaut habe. Und ein Anlass, ihm auch zu klagen für die Sachen, die mir Angst machen, mich überfordert sind und wo ich mir wünsche, dass er eingreift und das ändert. Oder ihm auch Vorwürfe zu machen für die Sachen, unter denen ich leide. Ja, ich das finde also raus aus der Spekulation, rein in die Umkehr und in die Zuwendung und dann alles Gott sagen, auch das Negative. Dann beantworte ich die Frage mal ein bisschen anders als du. Das fordern unsere Hörer ja auch immer ein, dass wir uns mal ein bisschen... Ist die Corona-Krise oder ist Corona eine Strafe Gottes? Ich würde sagen, ja. in dem Sinne, als dass alle Krankheit sozusagen eine Folge der Sünde ist und dass wir Teil einer gefallenen Schöpfung sind. Die ist in dem Sinne keine Strafe Gottes, wenn wir wieder in der konkreten Spekulation sind und sagen, siehe, das und das und das und weil, keine Ahnung, weil in Deutschland die Menschen ihren Glauben nicht mehr ernst nehmen. Deshalb hat Gott jetzt uns die, also wenn wir das in der Spur machen, würde ich sagen, nein, diese Spekulation nicht. Aber sie weist uns darauf hin, dass wir Teil einer gefallenen Schöpfung sind. Aber sie weist uns daneben halt auch hin an einen Gott, der für uns in die Welt gekommen ist, um diese Beziehung zu uns wieder zu reparieren. Und das auch nicht nur wollte, sondern es auch getan hat. Und das in Jesus Christus auch gemacht hat und der uns versöhnt hat, auch wenn wir weiterhin unter Krankheit leiden und das nicht alles einfach wird. Aber ja, soweit. Malte, du sagst das immer und ich finde es gut, dass du es auch hier ja. Ich würde sagen, das ist doch ein ganz guter Schlusspunkt, oder? Ja. Vielen Dank, Knut. Es ist anders als sonst. Es ist anders als sonst. Ihr könnt uns mal schreiben, wie ihr das fandet jetzt in der Form. Ihr könnt uns auch schreiben, was euch bewegt gerade zu dem Thema Corona. Ihr könnt uns auch schreiben, was euch, vielleicht sagt ihr auch gerade, wir haben viel zu viel jetzt davon gehört, uns beschäftigt das Thema zu viel. Wir wollen gerne von euch andere Sachen bei den Tischgesprächen hören. Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der E, und dann schauen wir mal, ob wir daraus eine schöne Folge machen können. In jedem Sinne wünschen wir euch alles Gute und sagen bis in 2 Wochen wieder. Tschüss. Alles Gute, Gott segne euch.